müsstest allen Schmuck gewinnen, der deine Scheitel itzt verklärt. Nun trägst du vor des Lammes Throne, anstatt des Purpurs Eitelkeit, ein perlenreines Unschuldskleid und spottest der verlassenen Krone. So feit der volle feixe Strand, der Nistel und die Warte fließend, so feit sich Elb und Mult ergießend, erhebt dich beides Stadt und Land, so feit der volle feixe Strand, der Nistel und die Warte fließet, so weit sich Elb und Mult ergießet, erhebt dich Stadt und Land, Stadt und Land, erhebt.